Fit in Deutsch 2. Hören. Teil 1. Schritt für Schritt. Deutsch ist gar nicht so schwer. In 14 Tagen um die Welt. So heißen die Sprachferien im Herbst. Sie finden vom 10. bis zum 25. Oktober statt. Organisiert werden sie von der Europäischen Schule. 2 Wochen lang könnt ihr zusammen kleine Projekte, Theater und Ausflüge machen. Und dabei lernt ihr auch noch die deutsche Sprache. Mit den Augen, mit der Nase und dem Mund, durch Laufen und Tanzen. Und dann macht ihr zusammen ein kleines Theaterstück, das ihr natürlich auch aufführt. Auf einer echten Bühne, in einem echten Theater, im internationalen Theater. In jeder Gruppe sind insgesamt 15 Jugendliche von 13 bis 17 Jahren. Wichtig ist, dass ihr schon mindestens 1 Jahr Deutsch gelernt habt. Wollt ihr mehr darüber wissen? Dann fragt eure Deutschlehrerin oder euren Deutschlehrer. Oder ihr ruft direkt bei der Europäischen Schule an. Achtung! Anmeldeschluss ist der 10. September.